Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß. Doch was ich tu, ich denke immer zu an eine bloß. Und diese eine, diese kleine, die hat Beine und einen Mund. Frau, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß. Und doch gehört nur einer offenbar, denn die eine, die ich meine, küsst, war groß.